Dies ist eine Produktion des Nerd Podcast Networks. Bei Fragen, Kommentaren sowie Themen- und Verbesserungsvorschlägen kontaktiert uns gerne. Auf Twitter findet ihr uns unter @nnn_podcast. Unsere E-Mail-Adresse lautet nerdnerdnerd.podcast@gmail.com. Ebenso freuen wir uns über eine ehrliche Bewertung bei iTunes und ein Herzchen bei Fit. Erzählt auch euren Freunden und Familien von uns. Vielen Dank. 3, 2, 1. Okay. Ganz schön Latenz. Das ist ein ziemlicher Delay drin, ja. Ja, vielleicht habe ich auch bloß eine Sekunde zu spät geklatscht. Hat's dir nicht gefallen? Du kannst dich doch schon bei einem Klatscher verklatschen. Also das doch. Ich bin jetzt war alt, ich's wieder. Ich bin alt und langsam. Quatsch, Lehrungs, Botschamchi, Let's Love, Nups, Satz, Bims, Katschrumma, Datsch, Gerksel, Esch, Rumknarotsch, Sepsoff, Durpsa, Wiedel, Oma, Quatsch. Ich rumratsch, lauf Semsel, Bullbock, Wimscheid, Bordam, Zurso, Bitsch, Kramski, Tromsal, Siri, Sulkok, Schmarrn, Dick, Sando, Goldu, Ditsch, Bamschi, Dom, Klamri, Bom, Rungu, Dongu, Plesch, Plesch, Rum, Ditsch, Schall, Blub, Semmal, Blub, Wirtzai, Wirtzai, Watsch, Dom, Samsi, Dai, Dittmar, Sai, Urschi, Wurzen, Otra, Brei, Ditsch, Schwamm, Rutsch, Dom, Dergel, Wergel, Schwamm, Ratschlaff, Semsel, Bullbock, Wimscheid, Bordam, Zurso, Bitsch, Kramski, Tromsal, Diri, Zulkok, Schmarrn, Dixan, Durchschlapp, Schlepp, Schlipp, Schlupp. Hallo und herzlich willkommen bei Nerd, Nerd, Nerd, dem Podcast, wo öfter auch mal ein paar Holzköpfe rumlaufen. Ich weiß nicht, wen du meinst. Ich weiß auch nicht, der ist gar nicht da heute, leider. Wir haben, wie es ihr das in den im Überall schon gelesen, habt heute eine weitere Folge zur Augsburger Puppenkiste und dazu haben wir uns einen Gast eingeladen, nicht Kathi? Ja, das haben wir gemacht. Wer ist denn der Gast? Grüß ihn doch mal. Hallo Michael, lieber Couchpirat. Schön, dass du da bist. Hallo, ihr verrückten Nerd-Nerd-Nerds. Danke, dass ich da sein darf. Ja, sehr gerne. Wir hatten ja so ein bisschen rumgefragt und du hattest dich, glaube ich, selber eingeladen oder wie war das denn? Ja. Das ist alles so lange her. Ja, wir haben uns auf der Leipziger Buchmesse getroffen. Genau. Und da war ich dann so frech und habe mich einfach selbst eingeladen und habe dann gesagt, wir könnten eigentlich mal irgendwann mal was zusammen machen. Und fiel mir dann spontan Schlupf vom grünen Stern ein, weil ich ja auch gerne Augsburger Puppenkiste mag und ihr darüber noch nicht gesprochen habt, sondern habe mir gedacht, das wäre bestimmt jetzt genauso ein richtiges, das passende Thema irgendwie, um so einen Podcast zu machen. Das dürfte die mittlerweile 6. Sendung sein zum erweiterten Puppenkisten-Universum, wenn man jetzt den Film dazu nimmt, Jim Knopf. Hm. Genau. Ja. Und damit, das haben wir heute schon festgestellt, haben wir mehr Folgen zur Puppenkiste gemacht als zu Digimon. Aber das ist auch nur eine Frage der Zeit, bis wir da aufgeschlossen haben, würde ich sagen. Ja, vielleicht. Genau. Schlupf vom grünen Stern ist auch eine Puppenkisten-Geschichte. Du kanntest die gar nicht, Kathi, oder? Nee, gar nicht. Also weder irgendwie, also hier das Sams kannte ich ja wenigstens vom Buch her und Jim Knopf natürlich sowieso und Opodeldogs hatte ich auch schon gehört und sowas alles. Aber Schlupf vom grünen Stern war absolutes Neuland für mich. Wir haben ja damals, als wir angefangen sind, das ist jetzt auch schon fast 2 Jahre her mit der Puppenkiste demnächst, da haben wir, glaube ich, die letzte Folge, dieses Sams und, war das ein Sams-Doppelfeature, da haben wir, glaube ich, beide Sams-Filme geguckt, ja. Ne? Haben wir, glaube ich, ein Jahr später ausgestrahlt, nachdem wir es aufgenommen hatten. Ganz komisch. Ja. Also wir arbeiten an dieser Reihe schon relativ lange. Und ich glaube, wir haben deswegen damit angefangen, weil du es nicht kanntest, ne? Das war irgendwie auch so ein Ding. Genau, weil ich es nicht kannte und du mir, glaube ich, unbedingt Jim Knopf zeigen wolltest. Genau. Jim Knopf war, glaube ich, der Aufhänger dafür. Mhm. Und ich sagte, naja, klar kenne ich das Lied von der Puppenkiste zu Jim Knopf und so, aber nicht die Puppenkiste. Und ich bin damit aufgewachsen. Das hat man jetzt oft genug gehört. Michael, wie war das denn bei dir? Ja, ich bin auch damit aufgewachsen. Also früher, wie sagt man immer so schön, wir hatten ja nichts. Genau. Warte, du kommst auch aus dem Osten? Nein, um Gottes Willen. Aber ich bin auch zu einer Zeit aufgewachsen, wo wir nur 3 Fernsehsender hatten. Okay, wenn man ORF dazu zählt, waren es 4. Und da war halt das Highlight dann meistens irgendwie so Augsburger Puppenkiste oder so. Und wobei ich da allerdings sagen muss, dass es eigentlich nur so eine Handvoll verschiedener Aufführungen von der Augsburger Puppenkiste gibt, die was ich halt wirklich gut finde. Also so Urmel, Jim Knopf finde ich toll. The Sams fand ich natürlich super und das finde ich auch heute noch super. Und Schlupp vom Grünen Stern ist halt mein absoluter Liebling. Ich weiß gar nicht, wie oft ich den jetzt schon gesehen habe und ich finde ihn immer wieder toll. Das ist einfach super gelungen, die ganze Geschichte. Und ja. Und wie gesagt, ich kenn's halt eigentlich schon immer, soweit ich mich zurückerinnern kann. Ich finde das ganz witzig, dass du sagst, es ist irgendwie deine Lieblingsgeschichte. Ich hatte das auch immer als sehr gut in Erinnerung und ich fand es auch immer ein bisschen anders als die anderen, also bis zum aktuellen Zeitpunkt, immer ein bisschen anders als die anderen Augsburger Puppenkisten. Stachen für mich immer so ein, also neben den Opodeldogs, die meine absoluten Lieblingspuppenkisten sind, stach Schlupp für mich immer so ein bisschen hervor. Aber ich denke auch, dass das irgendwie auch mit der Zeit von damals irgendwie zusammenhängt, weil das war ja so die ersten Ausflüge im Bereich Science Fiction. Und das war ja für die damalige Zeit ja schon eher ein bisschen untypisch, denke ich. Und auch für so eine Marionettenbühne bestimmt auch ein sehr außergewöhnliches Setting. Und das fällt halt auch auf. Und auch allein die Titelmusik schon, wenn man sich die mal anhört. Ich persönlich finde sie grottig. Also für mich ist die gar nichts. Aber es ist halt schon sehr futuristisch, das Ganze. Und wahrscheinlich macht es einfach auch sehr viel aus, denke ich. Wir können ja gleich mal gucken, ob mein Eindruck sich jetzt nach dem Neu-Rewatch dann auch bestätigt hat. Weil ich habe das jetzt bestimmt auch schon 10 Jahre nicht mehr gesehen, vielleicht auch 15. Also ich habe Jim Knopf über die Jahre immer mal wieder gesehen, Zurmel auch. Aber Schlupp tatsächlich etliche Jahre nicht mehr seit meiner Kindheit, würde ich fast sagen. Und ich war ein bisschen ernüchtert, muss ich ganz ehrlich sagen. Keine Ahnung. Naja, tatsächlich. Na, also ich habe so als diejenige, die es ja vorher gar nicht kannte, sondern jetzt zum ersten Mal gesehen hat, es hat ja eine in sich geschlossene, geplante Handlung. Es basiert ja auf einem Kinderbuch. Von Alice Kau, die auch Pumuckl geschrieben hat. Genau. Ich finde, das merkt man dem auch recht deutlich an, dass da eine andere Geschichtenstruktur zugrunde liegt, als es nimmt im Knopf zum Beispiel. Obgleich es beides ja Reisen vertriebenen Geschichten sind, was wir schon mal festgestellt haben. Ich fand die Ausstattung sehr schön bei Schlupp. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich fand es schön, dass Walter Matthau dabei war. Das war so ein Insider irgendwann, ja. Genau. Es wird aber nicht meine Lieblingsgeschichte. Ich glaube, da bin ich eher bei den Opodeldogs. Wir machen das ja hier immer so, dass die Gäste hier die Story zusammenfassen. Mhm. Deswegen, Michael, hast du die große Ehre, die Story vom Schlupp mal zusammenzufassen. Oh, okay. Na gut. Also, Schlupp ist ein kleiner Roboter von Baldr 7-3. Das ist genau genommen der 31. millionste Roboter, der gebaut wird. Und der ist halt ein bisschen anders. Der hat eine Seele, wie sich herausstellt. Und das können die Baldarianer halt überhaupt nicht gebrauchen. Und dann wollen sie den auf den Schrottplaneten schicken. Und leider ist diese Abschussvorrichtung falsch eingestellt und dann saust er am Schrottplaneten vorbei und landet halt auf der Erde. Und die Baldarianer schicken dann den Herrn, wie heißt er noch? Herr Ritschwurm. Der darf dann hinterherfliegen und soll dann den Schlupp vernichten. Und jetzt weiß ich nicht genau, wie weit ich ins Detail gehen soll. Er findet halt auf der Erde den weisen Jungen Beni, landet dann irgendwann beim Zirkus und ja. Reicht es als Zusammenfassung ganz grob? Das reicht als grobe Zusammenfassung, weil das für mich auch so die Eckdaten ganz gut zusammenfasst. Wir haben das heute Vormittag in der Vorbereitung geguckt und ich hatte auch den Eindruck, dass man das sehr gut weggucken kann, fast schon wie einen Film. Mhm. Also wo das Buch Jim Knopf und auch die Serie sehr episodisch ist und auch jede Episode von Jim Knopf nochmal so Unterepisoden hat, funktionieren diese vier ersten Folgen von Schlupp, es gibt ja noch eine Fortsetzung, in sich geschlossen mit der ganzen Dynamik aller vier Folgen sehr gut als zusammenhängender Film. Ja. Also das hat mir sehr gut gefallen. Aber es passiert auch nicht wirklich was. Also das hat mich dann also auch sehr irritiert. Es ist auch so eine Aneinanderreihung von Szenen, die keinen großen Zusammenhang haben irgendwie. Das ist mich schon ein bisschen gestört. Also es gibt schon so dieses, es sieht am Anfang aus wie lauter Umwege in der Geschichte, dass er erst irgendwie in dieser Staubsaugerfabrik landet, in der Kiste drin, bei der alten Dame, die einen Staubsauger bestellt hat und diesen Roboter bekommt und den zurückgeben will, aber dann haut er zwischendurch ab und dann muss der wieder beschafft werden von der alten Dame und hin und her. Und am Ende ist es halt dann quasi nochmal so ein Plotpoint, dass eben diese alte Dame diejenige ist, die sagen kann, ja, das ist der gestohlene, entwendete, entkommene Roboter, dass sie den nochmal identifizieren kann, damit er verhaftet werden soll. Um da in dieser Zirkuswelt so ein bisschen die Spannung hochzuhalten, werden sie da erwischt, werden sie nicht erwischt und wofür eigentlich werden sie erwischt. Das ist also so die Bedrohung für die menschlichen Rollen und die Bedrohung für Schlupp ist halt natürlich, dass er ausgelöscht werden soll von diesem wie heißen die? Balderianer, glaube ich. Balderianer. Ja. Der sich aber auch jetzt nicht so ganz viel Mühe gibt, ihn auszulöschen. Ja, gut, man muss natürlich auch sagen, dass der Herr Ritschwumm, der hat ja bemerkt, dass der Schlupp eine Seele hat und das gefällt ihm natürlich eigentlich irgendwie schon. Er weiß zwar, dass das ziemlich blöd ist, aber er hadert natürlich auch schon mit sich, weil er sagt, ja, der ist jetzt so anders, der ist jetzt ja einmalig. Und eigentlich mal will ich ihn gar nicht vernichten. Und da kommt er natürlich in einen richtigen Gewissenskonflikt rein. Und ich finde, dass das auch sehr, sehr schön dargestellt wird, in was für einen Konflikt der da hineingestoßen wird. Ja. Das ist schon richtig. Wir gehen da, glaube ich, gerade auch schon so ein bisschen zu tief rein. Mhm. Ich würde mich erstmal noch so ein bisschen um die Story tatsächlich kümmern. Es wirkt wirklich wie ein Kinderbuch. Also ich will jetzt nicht sagen, dass die Puppenkiste immer irgendwelche überkomplexen Supergeschichten sind. Also die Basis sind halt schon immer auch Bilderbücher oder auch Kinderbücher. Aber so dieses, na, jetzt kommt die Figur in diese Situation, jetzt kommt die Figur in die nächste Situation und macht dann da wieder irgendwas absurd Verrücktes. Ist mir jetzt zum ersten Mal wirklich sehr stark, also nicht negativ aufgefallen, aber es war so diese Art von Erzählen und dann und dann und dann, was wir, glaube ich, in der Puppenkiste schon zwei, dreimal öfter dann auch festgestellt haben, dass das so die Art ist, wie Kinderfernsehen auch ganz häufig gemacht wird. Das ist auch total legitim. Ich weiß nicht, ob mir da die Nostalgie fehlt zu Schlupp, weil ich habe das auch unfassbar gerne geguckt als Kind, wahrscheinlich auch wegen dieses Liedes, also ich mag es sehr. Also dieser Nostalgiefaktor, der bei Jim Knopf ganz dick ist, drin ist und beim Urmel, der fehlt mir hier tatsächlich ein Stück weit. Und ich weiß nicht, woher das kommt. Na, ich habe auch bei Schlupp ein bisschen das Problem, wenn der immer abhaut und irgendwo hingeht, ich verstehe nie, warum der das tut. Also die Motivation, warum er aus dem gemütlichen Schuppen bei Benny, den er ja offenbar mag, abhaut, um dann zu der alten Dame zurückzugehen, sich erst in die Kiste stecken zu lassen und dann da wieder rauszukommen. Das sieht so ein bisschen aus, als hätte er durchschaut, dass die ihn zurückgeben muss und will ihr helfen. Aber es gibt keinen Hinweis darauf, dass es tatsächlich so ist. Also das ist so ein bisschen motivationslos, wie er da am Anfang von Person zu Person wandert quasi. Das wird erst besser, als dann die Freundschaft zu diesem Benny-Jungen enger wird und er mit ihm dann auch so ein bisschen anfängt, sprechen zu lernen und mit ihm mitgeht sozusagen. Und das hat mich so ein bisschen irritiert am Anfang. Ich dachte, wieso rennt er denn jetzt da wieder hin? Das finde ich jetzt interessant, weil ich empfand das irgendwie immer schon ganz anders, weil für mich ist das eigentlich eher so diese, ich weiß nicht, wie so eine kindliche Neugier in der Art, so dieses, ich will jetzt hier nicht bleiben, ich will jetzt nicht Fenster putzen oder ein Klavier rumheben, sondern ich möchte jetzt gerne rausgehen und ich möchte mir gerne was anschauen. Ich weiß zwar nicht wohin, aber ich will einfach hier raus. Also so irgendwie, für mich kommt das immer wie ein bisschen Neugier vor. Ja, dass er von der Dame abhaut, verstehe ich, aber wieso geht er wieder zurück? Später. Also weil er geht ja wieder hin und lässt sich in die Kiste stecken, um sich dann nachts daraus zu befreien, irgendwelchen Schrott reinzutun und doch wieder abzuhauen. Und das ist irgendwie so. Ja, okay, gut, das stimmt allerdings. Das random. Ist, ja, das ist wahr, so, das stimmt. Okay. Nee, dass er abhaut von der Dame, zu der er geschickt wird in der Kiste, das ist nachvollziehbar. Das ist absolut logisch. Aber warum er da wieder zurückgeht, das war so irgendwie, wo ich dachte so, es ist nett für die Dame, dass die da nicht dasteht und sich Sorgen machen muss, warum sie keinen Roboter zurückgeben kann. Aber es ist aus Sicht des Schlupp nicht nachvollziehbar, so richtig. Also man erlebt die Geschichte dieses Roboters ja auch immer so ein bisschen aus der Sicht des Roboters. Mhm. Also du hast nicht so wie bei anderen Puppenkistengeschichten eine menschliche oder menschenähnliche Hauptfigur, sondern wirklich, nein, wir gucken mal, was Schlupp jetzt macht. Und der Erzähler ist auch eine ganz starke Figur in dieser Geschichte, der immer wieder auch beschreibt, was da gerade passiert, eben weil Schlupp zumindest so die ersten zwei Drittel oder drei Viertel der Geschichte ja gar nicht richtig sprechen kann. Das kommt ja erst am Ende im Zirkus, wo er dann nochmal drei, vier Sätze sagen darf. Und das ist so ein, also das macht, kannst du in einem Buch machen, finde ich. Also mit so einem starken Erzähler, das funktioniert, oder in einem Hörspiel. Ich glaube, es war ursprünglich auch mal ein Hörspiel, vorrangig. Da funktioniert das noch ganz gut. Also Figuren, die was tun, über einen Erzähler zu erzählen. Das hat mich dann aber oft auch so ein bisschen aus der Handlung rausgerissen, dass mir jemand sagen musste, wie Schlupp sich fühlt. Weil Schlupps, also die Augsburger Puppenkiste ist, so wie es produziert ist, schon sehr ausdrucksstark, aber so bei Mimik und Gestik und all das, da verliert es dann doch ein bisschen was. Und das fehlte mir bei Schlupp ganz besonders leider, weil er eben auch so wenig sprachlichen Ausdruck hatte, ein Stück weit, ja. Ja, ich hatte auch tatsächlich die ersten beiden Folgen über vor allem den starken Eindruck, irgendwie, da passiert sehr wenig Interaktion unter den Figuren. Du hast ganz oft ohnehin nur zwei Figuren. Eine davon ist Schlupp, die Sprache nicht beherrscht und mit dem anderen nicht wirklich interagieren kann. Und die anderen Figuren stehen dem Schlupp auch immer so ein bisschen wie einem Ding gegenüber und interagieren nicht so. Also beobachten dann auch eher, was gerade passiert. Beobachten eher, was es macht, als mit ihm zu interagieren. Und das ist so ein bisschen für das Format Puppenkiste sehr schwierig, finde ich. Weil Puppenkiste lebt ja dann auch gerade von den Dialogen. Und von den Interaktionen der Figuren, dass auf dem Bildschirm auch wirklich was passiert. Und meistens wirbelt hier halt Schlupp durchs Bild, wird ganz groß und da kann sich halt, die Puppe ist toll! Die Serie, also, super. Das ist super ausgestattet. Also, das ist mit einer der tollst ausgestatteten Puppenkistenserien, die ich, also, in dieser Retrospektive, die wir jetzt hier gerade machen, auch tatsächlich gesehen haben, ne? Also, das ist schon toll. Und, also, der kann halt, also, Teleskopbeine und Arme und kann sich ganz lang machen und blinkt und macht komische Geräusche. Also, ich glaube, das funktioniert für Kinder auch ganz besonders gut. Aber das ist halt auch das Einzige, was passiert. Also er wirbelt halt so ein bisschen durchs Bild und hebt ein Klavier hoch und dann hängt es aber da auch erstmal und mit dem Klavier passiert nicht wieder was. Ja. Bis dann eben die Frau, wer heißt sie noch? Frau Bayerlein. Frau Bayerlein dann eben sagt, nimm's wieder runter und dann holt das halt auch wieder runter so. Und das ist dann so ein Ding, ja. Das Sams hat mir, glaube ich, auch deswegen kritisiert, weil es so leer wirkte. Das kann man dieser Serie jetzt nicht vorwerfen. Aber so wenig damit gemacht, habe ich den Eindruck. Ja. Ja, aber wie ihr schon gesagt habt, also die Ausstattung, die fällt halt schon sehr auf. Mir ist da, wo der Herr Ritschwurm auf dem Zirkusdach drauf sitzt und seinen Koffer offen hat, da konnte man dann eine Casio-Armbanduhr sehen und da haben wir dann echt gerade, ja, das ist schon cool. Also was die eigentlich für Materialien dafür eingesetzt haben, um das ein bisschen futuristischer wirken zu lassen und so, das war schon super, ja. Und auch dieses Hauptquartier auf dem Planeten mit ihren Stühlen, dass die Stühle dann auch immer hochgingen, wenn die sich so aufgeregt haben, dass die Haare so hochgingen, wenn die erregt gewesen sind und überlegt haben und all das. Also so viele optisch, so viele kleine tolle Details drin. Auch dieser Schrottplanet, der einfach dann irgendwo im All rumschwebt, der ist auch so ganz klein toll gemacht, so das ist, also da haben sie sich wieder sehr viel Mühe gegeben, aber so, es wird der Story nicht gerecht. Es ist ein bisschen ein Ungleichgewicht einfach mit der Story, ja, das stimmt schon. Oder mit der Art, wie die Story auch erzählt wird. Also es findet verhältnismäßig wenig Interaktion mit der doch sehr reichen Kulisse statt. Und wie gesagt, auch unter den Figuren wird das erst ein bisschen besser, als sie dann beim Zirkus sind, habe ich den Eindruck. Einfach, weil ich da mehr Figuren auf einmal habe. Da ist ja das ganze Zirkusensemble mit dabei. Und da werden auf einen Schlag auch, ich glaube, 8 Figuren eingeführt oder irgendwie sowas, die auch tragende Rollen haben plötzlich. Ja, ne? genau. Stimmt, ja. Und da fängt es dann an, so lebendig zu werden wie Jim Knopf oder das Urmel. So, wo ich ja von Anfang an diese vielen Figuren dabei habe. Also Urmel ist ja auch ein Ensemble-Stück. Genau. Und das wird Schlupp halt wirklich erst an der Stelle, wo die beim Zirkus auflaufen. Und das ist ein bisschen schade. Also ich hätte dann vorher noch, das verpuffte immer so. Also als der zuerst bei der alten Dame landet und dann noch dieser Hausmeister, Techniker, was auch immer dazukommt, das war so ein bisschen dann so eine Aufteilung. Der Hausmeister ist skeptisch und will Schlupp nicht und die Dame beschützt ihn dann aber so. Und jetzt von wegen, der ist halt lieb, der mag nur nicht, dass sie diese komischen Geräusche mit ihrem Werkzeug machen jetzt so, ne? Und das war irgendwie, aber die waren dann so weg für den nächsten Teil der Handlung. Also das, was da so ein bisschen an Bindung auftauchte zwischen der Dame und Schlupp, das ist dann völlig weg gewesen irgendwie. Und das gab ein Benny kam dann ja, oder Beanie heißt dieser, glaube ich, sogar. Beanie, ja. Beanie. Der kam dann so vollkommen losgelöst in die Handlung. Der hatte so mit den anderen Figuren erstmal so gar nichts zu tun. Und da gibt man dann der Frau Bayerlein am Anfang sehr viel Gewicht, eben weil sie so der Erstkontakt für Schlupp ist. Und wie schon sagte, sie verschwindet dann im Grunde genommen hinterher nur noch so ein bisschen so als ja, sie ist Plot-Device, ne? Ja. So ein bisschen so dieser Kickstarter für die Geschichte auch. Ne? Wobei ich da auch sagen muss, dass ich bei der Frau Bayerlein das mit dem Elektriker jetzt nicht so ganz nachvollziehen konnte. Das hat mich ein bisschen gestört, weil der gleich auf dem Schlupp losgegangen ist. Ich meine, okay, weil er versucht hat, seine Glatze zu polieren, aber dass ich dann gleich direkt mit der Zange auf seine Antennen losgehen muss, so richtig aggro zu sein, das war für mich in dem Fall dann tatsächlich auch nicht ganz nachvollziehbar. Also der war ein bisschen zu aggressiv irgendwie. Zu wenig Tüftler und zu sehr Zerstörer. Ja, genau. Punkt, ich hab das tatsächlich für so einen sehr deftigen bayerischen, fränkischen Humor gehalten. Also, das kannst du vielleicht anders bestätigen, Michael, aber... Also, wir Bayern haben tatsächlich ein bisschen deftigeren Humor, aber so deftig, glaube ich, das wäre... Nee, ich glaube, das... Nee, also das war schon so ein bisschen... Und das war irgendwie so, also man hätte das Ganze, ob man das will, ist die andere Frage, aber man hätte das auch auf 3 Folgen zusammenkürzen können. Den Auftakt bei Frau Bayerlein raus und der landet halt gleich auf dem Schrottplatz oder bei Beanie, wird zu Beanie geschickt. Warum muss der erst zu Frau Bayerlein geschickt werden? Ich würde nicht mal sagen 3 Folgen, sondern das Sams waren ja auch so 2x40 Minuten oder 45 Minuten. Das hätte auch gereicht, aber so ein Fernsehstück davon zu machen. Und das in dieses Puppenkistenformat zu stecken, hat den falschen Figuren zu viel Raum gegeben. Mhm. Also eine ganze Folge oder anderthalb sogar bei Frau Bayerlein zu machen, dann in einer letzten halben Folge dann noch Beanie einzuführen, dann dauert, die sind ja 2 Folgen in diesem Zirkus. Ja, also dann Zirkus, auch dieser Umweg nochmal als Schlupp gegen das Auto dotzt und dann über diese Werkstatt, dass irgendwie alles läuft, wie denn der Herr Fitschbum, wie auch immer, ich vergesse den Namen. Ritschbum, genau, noch vor der Katze erschreckt. Die Katze war süß. Die Katze ist super. aber das war auch so ein Umweg, wo ich dachte, da passiert jetzt nicht viel. So, ne? Also der ist halt aus dem Schuppen abgehauen, dann wird er vom Auto angefahren, landet kurz im Wasser, dann rettet der Fitschbum ihn und schafft ihn wieder in den Schuppen zurück. Und dann bleibt er da plötzlich. Mhm. So, also ich dachte, warum ist er denn überhaupt erstmal so? Also auch das war so ein... Er hat auch nicht den Schuppen erkundet, sondern er ist direkt aus diesem Schuppen wieder raus. Und man sagt, wenn er neugierig ist, okay, aber dann erstmal den Schuppen und dann raus. So. Und das ist irgendwie so ein bisschen untergegangen zugunsten von Szenen, wo ich gesagt habe, die hätte es halt nicht gebraucht. Das ist schon so ein allgemeines Problem der Puppenkiste, dass man da Sachen Gewicht gibt. Also wir hatten ja, glaube ich, bei Jim Knopf hatten wir dann festgestellt, dass da ganze Szenen, so Establishing-Shots einfach rausgenommen wurden, die den Settings so ein bisschen die Zeit gegeben hätten zu atmen, zugunsten vom Hessischen Rundfunk. So, ne? Ja. Dem Hasen, der dann nach im Studio sitzt. So, ne? So. Ja. Wo war der eigentlich beim Schluck? Ja, genau. So, das ist, glaube ich, hier auch. Also ich will nicht sagen, dass das nicht witzig ist. Das ist echt super. Also Schlupp ist schon auch ein sehr komödiantisches Element, auch wenn er so ein bisschen ungelenk im Gegensatz zu anderen Marionetten so durch die Kulisse stapft. Ich will nicht sagen, dass das nicht witzig und nicht niedlich ist, und das ist sicherlich auch kindgerecht. Ich bin auch zu wenig Kind, um über sowas hinwegzusehen noch. Aber ich muss doch ganz ehrlich sagen, dass mir das, also ich habe es besser in Erinnerung gehabt. Also mich hat es tatsächlich am besten so am Ende so ein bisschen ernüchtert. Ja, das ist halt wieder dieser Wochenshow-Effekt, ne? Das ist dieses, man kann sich heute dran erinnern, wie toll das damals war, und dann sieht man das heute wieder. Das hat man ja immer wieder bei alten Serien oder so, wenn man sagt, ich habe so gerne MacGyver geguckt. Heute schaust du an und denkst, oh mein Gott, ist das peinlich. Und okay, jetzt nicht unbedingt MacGyver. aber so. Da war ich, muss ich sagen, ich habe ja auch gestern Schlupf vom grünen Stern extra nochmal angeschaut für den Podcast. Und ich war ein bisschen erleichtert, dass ich diesen Wochenshow-Effekt dann nicht so hatte. Also ich habe das irgendwie noch genauso gut in Erinnerung. Mir hat es noch genauso viel Spaß gemacht. Wahrscheinlich bin ich einfach viel anspruchsloser als ihr zwei. Ich weiß es nicht. Also ich habe halt, also mein Eindruck war auch, das Puppenspiel an sich war solider, aber es war jetzt nicht herausragend. Die Figuren haben wenig mehr gemacht, als mal die Arme zu heben und zu laufen. So, also mein Eindruck. So, ich kann mich jetzt an keine großen Gesten irgendwo erinnern oder so. Ja, das war, ne? Das war das, was nötig gewesen das ist, um den Ausdruck. Genau. Ich glaube, man hat sich schon sehr auf diesen Schlupf verlassen, ne? Ja, und das ist eine tolle Puppe wirklich. Also, wie du schon gesagt hast, mit diesen ausziehbaren Beinen und überhaupt und so. Das ist schon ganz, ganz toll gemacht. Aber es ist ein bisschen zulasten dessen gegangen, was die anderen Figuren wirklich agieren. Also da fehlt mir das Acting der Figuren so ein bisschen. Und das habe ich dann doch mehr gehabt bei, weiß ich nicht, bei Wutz im Urmel. Ja, das waren halt auch Charaktere. Ja. Schlupp ist halt wenig Charakter. Es ist halt eher so ein, wie soll man das sagen, es ist so dieses Chaos-Element in den Szenen und dann macht er so halb, was ihm selber Spaß macht, halb, was er gesagt wird, ihm gesagt wird. Klar, das ist, seine Programmierung ist nicht so astrein wie die von anderen Schlupps. Kann ich schon nachvollziehen. Aber es ist halt dann auch nicht immer trennscharf, wann ist er jetzt kaputt, wann ist er jetzt heil. Mhm. Also es gibt kein Signal, es gibt keine Lampe, die angeht, wenn er gut funktioniert, oder eine, die ausgeht, wenn er, oder andersrum, wenn er nicht funktioniert. So, also er funktioniert dann halt einfach gerade nicht, weil es die Szene oder die Geschichte gerade erlaubt. So, ne? Ja, das ist auch, also Beni zum Beispiel, dem wird zwar, über den wird erzählt, als er Schlupf findet, ja, und der tüftelt gerne und bastelt gerne und sowas. Aber ich sehe den auch nicht mit Werkzeug hantieren. Nee. Er drückt ein paar Hebel bei Schlupp und probiert die aus, aber das war's dann auch. Und da hat auch für mich nicht dazu gepasst. Das mag an der Buchvorlage liegen, das kann ich nicht beurteilen, weil ich das Buch nicht kenne. Ja, ich leider auch nicht. Aber ja. Jemand, der gerne bastelt, freut sich nicht drüber, dass er eine Schlosserlehre machen darf. Also, ja, wo ich gesagt hätte, eine Handwerkerlehre, wo du schrauben kannst und sowas, und das ist was du gerne machst, ist eigentlich toll. Also warum bist du da so ganz negativ dazu? Also, vielleicht will er keine Lehre machen, okay, aber... Also es sollte wahrscheinlich so ein bisschen so dieses Rebellentum gegen seinen Onkel und seine Tante darstellen, dass er eben keine Lust darauf hatte, was er das zu tun, was die ihm da jetzt sagen. Aber es passt halt wirklich nicht in die Figur. Nee, also wenn sie ihn jetzt hätten zwingen wollen, Buchhalter zu werden, okay. Aber natürlich ist es auch wieder ausschlaggebend wichtig irgendwo, dass er dann sagt, hey, ja, ich gehe zum Zirkus, weil sonst müsste ich Schlosser werden und so kann ich mit meinem Schlupp zum Zirkus gehen und das ist einfach so, dass man da das Rebellische irgendwie ein bisschen tatsächlich sieht. Aber er macht beim Zirkus halt auch nichts, ne? Er tanzt immer so hinter Schlupp rum, Schlupp fährt seine Beine aus, fährt seine Arme aus, springt auf diese Dinger, stapelt diese Podeste da und sowas. Und Benny steht im Hintergrund und zappelt ein bisschen mit zur Musik. Fällt halt um, weil er andauernd auf seine Beine genau, Hosen bei tritt. Beim Auftritt dann halt, weil er über diesen langen Mantel und sowas stolpert. Ja, aber immerhin aber kriegt er macht halt nichts. Und dann denke ich mir so, dafür, dass du ein Tüftler bist, Tüftler sind ja eigentlich kreative Menschen, die gerne aktiv was machen und so Schrauber und sowas. Dafür macht er sehr wenig, dafür gibt er sich mit sehr wenig zufrieden bei diesem Zirkus. Also das war für mich auch irgendwie, weiß ich nicht, hätte man ihn noch anders mit Schlupp agieren lassen können. Ja, aber immerhin bekommt er 20 Mark dafür für den Auftritt. Wir müssen auch noch mal über das Vergütungssystem von diesem Luminotti. Also wenn ich bei der Arbeit 20 Euro dafür kriege, wenn ich auf die Schnauze fallen, würde ich das öfter machen. Also mein Gedanke war, ist es jetzt pro Stunde, pro Tag, für die gesamte Zeit, wo er im Zirkus ist? Pro Auftritt. Ja. Ja, das stimmt schon. Aber das ist halt irgendwie, dieser Luminotti ist übrigens die Figur, die aussieht wie Walter Matthau, wenn man mich fragt. Aber das ist, auch da ist es mir irgendwie zu wenig. Also und die einzige, die man ihre Kunststückchen vorführen sieht, ist auch die Xingchong. Wie auch immer. Hätte ich was gesagt. Ja, Lisi. Ja. auch schwierig in der Darstellung aus heutiger Sicht, mit Akzent und allem drum und dran. Aber es ist die einzige, die man mal einen Teller jonglieren sieht. Ja. Alle anderen sind da und werden auch benannt und die Frau vom Zirkusdirektor darf noch ihr Clownskostüm anziehen. Aber das war's auch und mehr machen die einfach und nicht. Das ist auch so der Punkt, wo ich dann gemerkt habe, es ist wirklich so eine Aneinanderreihung von Szenen. Was irgendwann die Szene, dass die halt in diesem Wagen von dem Luminotti da, ich weiß gar nicht, ist er wirklich so? Ja. Irgendwie sowas. Da sitzen und dann erzählt seine Frau, dass sie ja immer dicker geworden ist und dann ihre Nummern nicht mehr machen konnte und jetzt ist sie halt der dicke Clown. Das fand ich schon unfassbar. Also fremdschämen würde ich so diese ganze Szene, dass man diese Figur so darstellen muss auch. Und dass man jetzt versucht, so ein bisschen Mitleid, in Anführungszeichen, für diese Figur, aber diese ganze Zirkusnummer da, also diese ganze Belegschaft, die waren auch halt alle so unsympathisch. Ja. Also du bist da in diesen Zirkus reingekommen und dann war da dieser vergaunerte Zirkusdirektor, dann dieser mega unsympathische Bauchredner, der dann so als Alibi dafür herhalten sollte, dass der Schlupp schon immer angeblich dem Zirkus gehört haben soll. Ja. Und auch von den anderen Darstellenden, die da rumgelaufen sind, war also auch keiner, wo ich sagen würde, mit denen habe ich irgendeine positive Erinnerung gerade. Das haben sie ein bisschen versucht mit der Tellerjongleurin, weil die nochmal tatsächlich einen Dialog mit Beni bekommt, so, wo sagt, na, ich hätte gerne einen Onkel gehabt, der mich in eine Ausbildung schickt, das Zirkusleben ist nicht schön. Aber das war's auch schon, so, und irgendwie ist das so, sind das ein Haufen unsympathischer Charaktere irgendwie so. Also ja, wenn man das aber aus Kindersicht so betrachtet, brauchst du das, glaube ich, auch. Weil ich glaube, die Kinder können ja mit Ironie, Sarkasmus, Zynismus ja überhaupt nichts anfangen. Und es gibt ja eigentlich nur, also wenn ich mir jetzt bei meinen Kindern so anschaue, da gibt's eigentlich, es gibt Gut und Böse. Und im Prinzip wird das ja eigentlich so dargestellt. Die Schurken, die sind die, was im Zirkus sind und der Beni ist lieb. Und dementsprechend werden die halt auch charakterisiert von der Augsburger Puppenkiste. Ja, aber halt alle aus dem Zirkus. Also wenn der Zirkusdirektor der Schurke wäre, das hätte ich ja noch okay gefunden, ne? So, der dann die anderen auch alle erpresst und sagt hier, naja, wenn ihr nicht meine Story belegt, dann fliegt ihr raus. Ja. Dann hätten die anderen aber trotzdem sympathische Charaktere sein können. Aber die machen derartig bereitwillig mit bei diesem ganzen Mist, wo ich gedacht habe, und der Schumann, also der Bauchredner, macht nur deshalb nicht mit, weil er seine eigene Karriere in Gefahr sieht. Ja, genau. So, nicht etwa, weil er sagt, hör mal, du nimmst den Jungen aus und beutest diesen Roboter oder irgendwas aus. Also die haben, keiner von denen hat irgendeine positive Motivation, das zu tun, was sie tun. Und unterhalten sich dann zwischendurch auch drüber, naja, wenn die Polizei kommt, ne, dann schieben wir das schön alles auf den Jungen und wir sind fein raus. So. Also keiner, der irgendwie mal sagt, so überhaupt, wo kommt dieser elternlose Junge her? Was macht der hier? Und vielleicht sollten wir mal irgendwie Bescheid sagen, dass hier ein Kind aufgetaucht ist, das irgendwie unbeaufsichtigt ist. Könnte ja sein, dass er irgendwo hingehört und so. Keiner, nicht einer, auch nicht die Frau von dem Laminotti. Nichts. Und das ist irgendwie so, wo ich dachte so, okay, meine einzigen Sympathiefiguren sollen also Schlupp und Beni sein und vielleicht noch so ein bisschen der Herr Fritzschwumm. Ritschwumm. Weil der Schlupp nicht sofort auslöscht. Es war schon ein bisschen. Meine einzige Figur, mit der ich wirklich mitgefiebert habe, war der Herr Ritschwumm, weil das der erste Podcaster war. Der hat dann, während er also mit seinen Leuten da auf Baldur irgendwas da kommuniziert hat, immer gesagt, ja, liebe Hörer, und dies und das, Podcast aufgenommen. Ja, das ist, so hat er ja schließlich dann die Erdensprache gelernt über Radiosender, genau. Und ja, genau. Der Herr Ritschwumm ist sowieso so eine ganz lustige Figur eigentlich. Also jetzt nicht wegen Herrn Ritschwumm selbst, sondern ich habe einen Arbeitskollegen, der, wenn sich in unserem täglichen Meeting in der Früh besonders aufregt, dann klingt der 1:1 wie der Herr Ritschwumm. Und jedes Mal stehe ich da im Meeting und muss aufpassen, dass ich zu grinsen anfange, weil ich das so lustig finde. Und genauso auch wie der Herr Schumann, da habe ich auch einen Arbeitskollegen, der sieht ihm brutal ähnlich. Ist mir erst gestern wieder aufgefallen. Und nicht schlecht. Nee, also ich hatte wirklich relativ zügig Sympathien eher für den, weil der, du sagtest das am Anfang schon, Michael, dass der halt wirklich auch eine Motivation hat. Er möchte Schlupp eigentlich erforschen, nochmal gucken, was da wirklich schiefgelaufen ist. Also das ist wirklich die Figur mit dieser kindlichen Neugierde, also diesem Forscherdrang. Ja. Der wird auch nicht gegen seinen Willen da hingeschickt oder sowas, sondern der ist wirklich sehr bereitwillig dann auf der Erde unterwegs und also normalerweise hast du dann ja so diesen Roboterheld in solchen Kindergeschichten, das gibt's ja relativ viele heutzutage, so Roboter als Helden, der versehentlich auf der Erde gelandet ist und ist aber so ein schurkischer Außerirdischer, der die irgendwie einfangen muss oder sowas. Ja. Und das ist hier gar nicht. Und das finde ich einfach schön. Das ist für mich so die Abwechslung von anderen Kindergeschichten mit Robotern und Außerirdischen und all das. Wir hatten drüber gesprochen, weil ich gesagt habe, im Grunde genommen würde Schlupp, so wie es da ist, auch als Realfilm funktionieren. Wir haben die Realverfilmung von Robby Tobby und das Flievertüt geguckt und eine furchtbare Krise gekriegt. Wir haben sie nicht zu Ende geguckt. Ich habe sie zu Ende geschaut, aber ich muss, also das hat ja mit der Buchvorlage ja überhaupt nichts mehr zu tun. Also. Null. Und also viele Elemente, die sie bei Robby Tobby und das Flievertüt künstlich eingeführt haben, hätte man so in eine Schlupp-Geschichte einführen können. Es würde besser funktionieren. Mhm. Ja. Man müsste immer noch ein vernünftiges Drehbuch schreiben. Das haben sie bei Robby Tobby auch nicht hingekriegt. Allein schon dadurch, dass der Film, beziehungsweise die Puppenkiste mit ihren 4 Folgen hier, schon eine relativ filmische Struktur auch hat, das könnte ich mir als Realfilm richtig gut vorstellen. Hm. So, ne? Ja. Ja, wenn man die Handlung tatsächlich vielleicht ein bisschen straffen würde und ja. Vielleicht den Zirkus rausnimmt. Ja. Was ich witzig finde, ist ja tatsächlich, dass wir gestern Abend angefangen haben, einen anderen Film zu gucken, Das Mädchen und ihr Roboter. Ja, Next Gen auf Netflix. Und da haben wir das auch zwischendurch festgestellt, ja, dass der Film besser als Realfilm funktionieren würde, denn als CGI-Film, der ist. Der hat ja schon in Grundzügen eine ähnliche Gestaltung, Strukturierung auch und so. Also Mädchen trifft Roboter, Roboter und Mädchen erleben Abenteuer. Ja, ne? So dieses. Und Roboter wird aber gejagt, gesucht, wie genau, auch immer, muss wieder eingefangen werden aus irgendwelchen Gründen. So. Und das ist aber, also da hat Schlupp dann doch noch wesentlich mehr Charme, finde ich, im Vergleich zu dem, was wir da gestern gesehen haben. Aber das ist so, scheint so ein bisschen eine Geschichtenart auch zu sein, weshalb ich glaube, hat man es bei Robbie Toppy und das Liebertüt auch versucht. Dieses echte Menschen interagieren lassen mit Maschinen, wie hochentwickelt oder wenig hochentwickelt sie auch sein mögen, und daraus ein Problem zu kreieren. Und das funktioniert aber halt, finde ich, besser eben, wenn du wirklich echte Menschen hast, die diesem Mechanischen gegenüberstehen. Ja, wir haben in unserer Netflix-Liste noch Nummer 5 lebt, Johnny 5, Short Circuit heißt er, glaube ich, auf Englisch, wo das exakt das Problem ist, also auch eben ein Haywire gegangener Roboter, der dann eben vom Militär auch gesucht wird und von seinen eigenen Erfindern und sowas, wo dran geforscht werden soll. Und er erlebt aber tatsächlich ein menschliches Abenteuer. So eine typische 80er-Jahre-Action-Science-Fiction-Komödie ist das ja auch schon wieder. Also es gibt positiv Beispiele, wo es besser funktioniert für mich, wo auch ein tatsächliches Problem kreiert wird als Schlupp. Ich weiß nicht, von wann das Buch ist. Ich könnte mir gut denken, dass es aus den 60ern, 70ern ist. Wahrscheinlich, ja. Müsste man nochmal nachrecherchieren. Und dass die Puppenkiste dann relativ spät auch aufmerksam war. Es wirkt halt auch wirklich wie ein Kinder. Also nicht, dass Urmel kein Kinderbuch gewesen ist und nicht, dass, also Jim Knopf sowieso ein Kinderbuch, klar. Aber es wirkt halt wirklich für sehr junge Kinder. Ne? Also man guckt sich die Puppenkiste an und hat die Illustration im Kinderbuch vor den Augen. Man weiß, wie das dann dargestellt ist. So, ne? Ja, es ist so ein bisschen auch, vom Gefühl hätte ich jetzt bei diesem Buch gesagt, das ist ein Kinderbuch, wo die Ebene für die Erwachsenen fehlt. Ja. Also gute Kinderbücher, meinem Gefühl nach, zeichnet aus, dass die Erwachsenen, die es vorlesen, selber auch Freude dran haben, weil da eine Ebene für Erwachsene mit dabei ist. So, die muss nicht im Vordergrund stehen oder irgendwas, aber die ist mit dabei. Das sind so für mein Empfinden immer die besten Kinderbücher gewesen. Und ich würde jetzt mal unterstellen, ohne es gelesen zu haben, aber vom Gefühl hätte ich gesagt, das ist eine Ebene, die dem Originalwerk fehlt. Das ist wirklich eine Geschichte nur für Kinder. Und Alice Kraut hat den Pumuckl geschrieben, die ganzen Pumuckl-Geschichten. Da kenne ich sehr wenig von den Büchern, also nur einzelne. Die sind so, das sind so kleine Einzelabenteuer. So Pumuckl macht dies, Pumuckl macht das und auch sehr stark bebildert, wenig Text. Aber den Pumuckl kennt man ja dann vor allem aus der Serie. Und da hast du eine unfassbar satirische Ebene drin. Also diese bayerische Nachbarschaft mit all ihren komischen Charakteren und Figuren, die da in diesem Haus rumlaufen. Also das Pumuckl ist mehr Satire als Kindersendung, glaube ich, manchmal den Eindruck. Ja. Und das ist irgendwie so, das kann ich mir jetzt, nachdem ich Schlupp gesehen habe, nicht vorstellen für das Buch, dass das da auch drin ist. Also das ist so ein bisschen schade, finde ich. Das ist, ich glaube, für junge Kinder funktioniert die Serie noch mal besser als jetzt für mich als Mit-30erin. Da fehlt mir so ein bisschen was ich mitnehmen kann, sozusagen, ne? So aus der Serie, wo ich sage. Michael, wie sieht das bei dir aus? Ja, also ich muss jetzt sagen, dass ich eigentlich den Schlupf vom grünen Stern mit dem Rest der Familie zusammen anschauen wollte, aber so richtig motivieren konnte ich keinen. Die Frau kommt aus dem Osten, die hat gesagt, sowas hatten wir früher nicht. Ja, und bestätige ich. Und der Junior, der, weiß ich nicht, der interessiert sich, glaube ich, irgendwie mittlerweile für sowas gar nicht mehr anscheinend. Und der ist gerade der wird jetzt 8. Und das ist also für den, weiß nicht, vielleicht ist das einfach die Kinder von heute, die sehen dann die alten Marionetten und sagen, ja, okay, kann ich nichts mit anfangen. Ich will lieber Paw Patrol oder weiß ich nicht, was die so sonst alles anschauen. Und gut, mit der Tochter, da hätte ich es vielleicht mal anschauen können, die wird jetzt bald 3. Hätte man mal schauen müssen, wie die darauf reagiert, aber naja. Also ich hätte es vom Gefühl her gesagt, so 5 bis 6 ist ein gutes Alter für Schlupp. Vielleicht 4 schon. So wirklich zwischen dem, was deine Kinder quasi gerade sind. Ja, genau. da könnte es noch funktionieren, sag ich mal. Aber andererseits, mein dreijähriger Patensohn, der guckt halt auch wahnsinnig gerne Paw Patrol und sowas. Und ich weiß nicht, ob ich den mit einem Schluck locken könnte. Nee, ich glaube, das ist schwierig wird heute. Wobei ich sagen muss, dass Paw Patrol ist gar nicht mal so eine gute Serie. Ja, du hast sie wesentlich intensiver geguckt als ich. Ja, Steffen, du hast gar nicht mal so Unrecht. Ja, wollen wir ein Fazit haben wir jetzt ja quasi schon gemacht. Ne? Ja. Was für mich ein Highlight immer noch ist, ist halt das Intro oder das dieses Schlupplied. Du hast gerade schon gesagt, du magst es nicht so, Michael. Ja, es liegt mir. Also die ersten Takte, die gefallen mir recht gut. Aber dann mit dieses, wenn es dann zum Hauptteil des Liedes kommt, das finde ich irgendwie arg strange irgendwie. Ja, also ich find einfach die ganze, Sounduntermalung, also es kommt aus den frühen 80ern, schon relativ interessant. Also du hast immer, wenn dieser Planet gezeigt wird, so einen relativ tiefen Synthesizer-Ton. Das fand ich immer schön. Also da wird auch gezeigt, es ist eine andere Welt eben über diesen Sound. Ja, uns ist aufgefallen, es ist der gleiche Soundeffekt drin, der uns bei den Opodeldocs so auf die Nerven gegangen ist, dieses Klingeln. Von den Baumsägern. Genau. Das ist, glaube ich, das Klingeln von diesem Koffer, glaube ich, immer, wenn der klingelt, ja. Ne, wenn die Kommunikation startet. Also die haben schon versucht, das technisch und auch so ein bisschen so Science-Fiction-mäßig dann auch zu untermalen. Und ich finde halt auch den Schlupfsong unfassbar schön. Mhm. Also dieses Knirsch, Knasch, Knudel, Knatsch, ja. Quatschen. Aber ich glaube, das bleibt doch am besten in Erinnerung. Ja, ja. Das ist ein furchtbarer Ohrwurm. Also den habe ich, also den summe ich seit 30 Jahren immer mal wieder vor mir. Das ist auch seitdem in Erinnerung geblieben und wird wahrscheinlich jetzt noch schlimmer werden, wenn ich es wieder gesehen habe. Ganz toll. Witzigerweise macht das meine Mutter heute auch noch. Also wenn man da irgendwann mal über früher, man spricht tatsächlich mal über Augsburger Puppenkiste oder irgendwie sowas, da kommt aber auch immer das Lied vom Schlupp. Quatsch, ja. Michia, die Semsel, Bullbop, da. Genau. Sowas. Ja, wollen wir es denn nochmal singen? Wir haben doch extra den Songtext. Wollen wir das wirklich tun? Nein, wir können ja zumindest mal den... Wenn es schlimm wird, schneidet Steffen das eh raus. Nicht? Schneidet das Original auch nochmal rein. Genau. Also so ist es nicht. Genau, da wird jetzt dann gesagt, wenn es schlimm ist, dann wird es rausgeschnitten und dann bleibt es halt doch drin. Doch, eigentlich schneiden wir hier nie was raus. Ja. Alles, also, höchstens mal ein Huster oder sowas. Ja. Naja, kommt drauf an, wie schlimm. Ja, wir können es probieren wir es einfach mal. Wahrscheinlich unfassbar unsynchron, aber wir hören einfach nicht auf die jeweils andere Leitung und dann sollte das eigentlich gehen. Ich kann den Text gar nicht sehen. Du kannst den Text gar nicht sehen. Ich kann aber auch nicht singen. Das hat hier noch niemanden an irgendwas gehindert, irgendwas nicht zu können. Das stimmt. Wie weit wollen wir denn singen? Machen wir einfach mal die erste Strophe. Bis zum Refrain. Bis zum Refrain. Oder? Genau. Bist du auch bei Golür? Ja, ne? Ja, genau. Ja, dann haben wir wenigstens den gleichen Text wohl. Genau. Ja, bei dieser Ansammlung von Wörtern kann man sich nicht so sicher sein, ob alle Lyrics gleich sind. Also. Okay. Wir müssen mal, vielleicht nehmen wir einfach die Kopfhörer runter, dann hören wir Michael nicht. Und ich zähle dann einfach von 3 und die Kopfhörer gehen runter. Wir singen einfach drauf los. Wahrscheinlich wird es ganz schlimm. Okay. Also, wir schaffen das. A one, a two, a one, two, three, four, Quatsch, Lirums, Bocciami, Let's Love, Lups, Dutch, Wimps, Katschrum, Dutch, Gerixel, Esch, Krumkarot, Jetzt auf, Tups, Savide, Oma, Quatsch, Ich, Rumratsch, Lafsense, Bullbock, Wimps, Schamboso, Bitch, Ramsi, Troms, Saltier, Sul, Kock, Schmarrn, Texan, Dokroll, du Ditsch. Ja, sehr gut. Ja, wunderbar. Der nächste Echo ist uns sicher. Wie war die goldene Himbeere-Variante? Ja. Liebe Zuhörer, ab heute verfügbar auf Spotify und iTunes. Und auch auf Vinyl, weil da ist der Sound so gut. Ah, ja, genau, auf Vinyl natürlich. Ja, haben wir noch irgendwas vergessen? Möchte noch jemand was? Weil es gibt noch eine Fortsetzung. Oh, da kann ich gar nichts zu sagen. Weitere vier Folgen. Ja, ich habe die auch, ich habe die mal gesehen als Kind, aber die sind mir tatsächlich weniger in Erinnerung geblieben. Hat also keiner von uns das nochmal vor als Nachbesprechung dann. Also da könnte ich jetzt echt nicht sagen, ob ich das überhaupt jemals gesehen habe. Ich habe es jetzt, ich habe die DVD bei einem Online-Dings-Händler gesehen und da haben wir echt gedacht, so ja, vielleicht sollte ich mal bestellen und mal anschauen. Aber ja, ich weiß nicht. Also kann ja nicht besser werden als der erste Teil. Nee, das ist ja bei den wenigsten Puppenkisten so, dass der zweite Teil dann nochmal so schön wird als wie der erste. Also bei Jim Knopf ist die Story dann einfach nur komplett. Ja. Aber, also auch das zweite, gibt glaube ich sogar, gibt es zwei oder drei Urmels, ich bin mir gerade unsicher. Ich glaube, es gibt, Urmels spielt im Schloss noch. Und dann Ach, guck, das hast du mir verheimlicht. Na, das haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass es noch eine weitere Urmel-Sendung-Serie gibt in jedem Fall. Also eine zweite gibt es mindestens. Okay. Und es gibt ganz, ganz viele mit der Blechbüchsenarmee, also die taucht in mehreren Serien auf, also da, wo der Löwe unterwegs ist. Okay. Der Löwe ist los und gut gebrüllt Löwe und so, da taucht auch überall die Blechbüchsenarmee auf. Okay. Aber was kann ich die Blechbüchsenarmee nicht? Was mir jetzt, also was ich noch kenne von einzelnen Folgen her zumindest, ist dieses mit der Prinzessin aus diesem Sinfonieland und der bösen Königin aus Kakophonien. Kakophonien, das ist Prinzessin. Das hatten wir doch neulich auch schon mal in der letzten Sendung, diese 13-teilige Sendung. Ja. Ja, wir hatten das schon mal erwähnt. Wir müssen es jetzt nicht nochmal. Hört halt den alten Puppenkistencast. Was wir definitiv heute festgestellt haben, was ich auf jeden Fall im Podcast nochmal besprechen möchte, so als weiteren Puppenkistenteil, das ist durchaus eine Serie, die ich auch weiterführen möchte, ist den kleinen König Kallewirsch. Ja. Und vergesst nicht, euch zu entraxeln. Das wird definitiv hier nochmal besprochen. Ja, danke Michael. Ja, gerne. Und gerne wieder. Gerne wieder, auf jeden Fall. Und super Podcaster plus. Und wer mich für Podcast buchen möchte, ich bin jederzeit dafür zu haben. Jetzt mal keine unmoralischen Angebote. Nein, um Gottes Willen. Ich kann zu allem dazu reden, habe aber von nichts eine Ahnung. Das machen wir hier genauso. Ja, also, ist das nicht Grundvoraussetzung bei Podcasts? Ja, optimal. Also. Möchtest du noch mal erzählen, wo man dich finden kann? Ja, meistens auf meinem Blog, hauptsächlich auf meinem Blog, couchpirat.de. Und das mit Podcast ist momentan gerade ein bisschen eingeschlafen, weil ich festgestellt habe, alleine Podcast machen ist ziemlich langweilig. Aber um andere anzuhauen, ob ich mitmachen darf, bin ich zu schüchtern. Und ja, couchpirat.de, da ist meine Homebase. Und ja. Sehr schön. Macht sehr schöne YouTube-Videos, wo er dabei scheitert, Sachen zusammenzubauen. Ja, das war ein Versuch, mal so eine Yps-Lautsprecherbox zusammenzubauen, die als Gimmick im Yps-Heft mit dabei war. Ja. Da habe ich natürlich auch gleich, das war eins meiner ersten Videos, und habe ich gleich einen Strike kassiert, weil ich irgendwie so ein Musikstück dafür hergenommen habe zum Ausprobieren, wo wohl Rechte drauf waren. Obwohl es eigentlich hätte gar nicht sein sollen, aber naja, will man machen. Ja, das ist YouTube. Ja. Das ist ein Problem. Ja. Das wird nur lustig, wenn ich jetzt anfange, unsere Sendung nach und nach auf YouTube zu legen, zu gucken, was da alles rechtegeschützt ist und was nicht. Ja. Das findet diese Content-ID findet es relativ schnell raus, was Rechte hat und was nicht. Die sind da relativ dort eine Sekunde, das Ding ist online und die wissen sofort, dass irgendwas nicht immer und rein. Ja, lustigerweise war das bei dem Video tatsächlich, die Content-ID hat sich schon bemerkbar gemacht, bevor das Video veröffentlicht war. Da war es schon fast gestrikt. Das ist krass. So. Naja. Okay. Gut, dann vielen Dank. Ja, es war sehr schön mit dir. Ich danke vielen Dank fürs Zuhören an alle, die dabei geblieben sind. Und bis zum nächsten. Es tut uns sehr leid wegen des Gesangs. Also mir vor allem. Nee, mir nicht. Mir überhaupt nicht. Okay, mir tut's leid. Ja, hier muss niemand irgendwas leid tun. Das ist schon in Ordnung so. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Jo. Jetzt darf ich Stopp drücken, oder?